1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ist wieder Themennacht bei uns und heute haben wir ein Thema, das haben wir noch nie im Laufe unserer Zeit, die es diese Sendung gibt, gemacht. Das Thema heißt nämlich das Jenseits. Und darüber möchte ich sehr gerne mit euch sprechen. Und euch zum Beispiel fragen, welche Vorstellungen vom Jenseits habt ihr? Habt ihr vielleicht selbst schon einmal Erfahrungen mit dem Jenseitigen gemacht? Also Stichwort Nahtoderlebnis oder Geisterbeschwörungen, Gespräche mit Toten, Voodoo-Erlebnisse oder habt ihr irgendwelche Erscheinungen, vielleicht Erscheinungen von Geistern oder Toten schon erlebt? Das Thema heißt das Jenseits. Und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf eure Anrufe. Und das, was ihr so erzählen werdet. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Tanja und die ist 34 Jahre alt. Guten Morgen, Tanja. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Tanja. Das Jenseits. Ja, das Jenseits. Das Jenseits. Ihr habt übrigens schon mal eine Sendung gemacht, da ging es um Verstorbene vor ein paar Jahren. Ja, das stimmt, aber so nur auf das Jenseits bezogen. Das stimmt. Nicht, ja. Ja, ich freue mich, ich bin ganz aufgeregt, muss ich sagen. Ja. Das ist für mich auch ein Thema, das mich sehr begleitet. Aha. Und zwar ist das so, seit meine Oma gestorben ist, das war im Jahre 2000, also jetzt 10 Jahre her gerade. Ja. Ja, ich muss dazu sagen, dass ich ein sehr wissenschaftlich orientierter Mensch bin. Wenn ich mir irgendwas erklären möchte, dann bediene ich mich auch wirklich der wissenschaftlichen Erläuterung. Was machst du vom Beruf? Ich bin in der Marktforschung. In der Marktforschung. Aber eine sehr klar und analytisch denkende Frau. Ja, also ich wollte auch Medizin studieren vorher. Ja. Also ich bin schon wissenschaftlich orientiert. Naturwissenschaftlich orientiert, ja. Ja, und das muss ich einfach dazu sagen, weil das hat sich alles geändert durch den Tod meiner Oma. Was ist da passiert? Ja, es war so, sie ist halt gestorben, sehr plötzlich. Mhm. Und ich saß eines Abends dann zu Hause, 3-4 Tage nach ihrem Tod. Ja, ich habe ziemlich geweint an dem Abend und war also wirklich ziemlich fertig mit meinen Nerven. Mhm. Und auf einmal war es so, dass mich ein Geruch umgeben hat, ganz intensiv. Also wirklich, als würde man ein Parfum versprühen. Das hatte ich in meiner Nase und das roch wie meine Oma. Das war aber, nachdem die Oma schon verstorben war? Genau, das war, nachdem sie verstorben war. Und du wusstest auch, dass sie verstorben war? Ja, das wusste ich, genau. Mhm. Und ich war erst sehr verwirrt und habe gedacht, warum riecht das jetzt hier noch eher? Und also ich hatte das 2-3 Mal und habe echt gedacht, das liegt vielleicht einfach an meiner Trauer. Mhm. Weil ich habe sie sehr geliebt, sie war ein ganz besonderer Mensch für mich. Kann ja sein, dass man dann solche Visionen hat, dass man auch das Gefühl hat, etwas zu riechen. Ja, ich habe erst an Einbildung geglaubt, aber es passierte, wie gesagt, einige Male und dann hatte ich einen Werbeprospekt in meinem Briefkasten, da war ein Buch beworben, da ging es um das Jenseits, das hieß Trost aus dem Jenseits und da stand dann auch beschrieben, dass es Menschen haben dort berichtet von ihren Kontakten mit verstorbenen Menschen und auch, dass sie zum Beispiel Verstorbene gerochen haben. Mhm. Und da habe ich dann gedacht, na, da muss doch vielleicht doch irgendwas dran sein. Mhm. Ich bin dann in eine mediale Sitzung gegangen. Das heißt, es gab einen Abend in unserer Stadt damals. In Hamburg habe ich gelebt. Mhm. Dort wurde das ist dann aber schon ein gravierender Schritt, ne? Wenn man naturwissenschaftlich orientiert ist und geht dann zu einer medialen Sitzung. Ja, das war schon ein Schritt. Also ich war auch immer noch so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Und ich bin dann dorthin gegangen und da, ich sag mal, so ungefähr 100 Menschen waren da schon. Ach, so viel, ja. Ja, das war ein englischsprachiges Medium, auch ein sehr bekanntes. Ja. Und ja, da wurden dann diverse Menschen angesprochen. Es gab eine Dame, die hat das Ganze übersetzt und das war schon sehr beeindruckend, weil auch Namen genannt wurden. Mhm. Ich kann zumindest ja von mir ausgehen, also ich habe keine Vorab-Infos gegeben. Mhm. Man hat da am Abend seinen Eintritt bezahlt und... Und das war's? Ja, das war's. Und das Medium wusste überhaupt nicht, wer da hinkommt, geschweige denn, dass du da hinkommst. Nein, genau. Und ich saß da kurz vor Schluss und habe dann im Inneren gedacht, bitte Oma, komm doch und zeig mir, dass du da bist, dass ich das wirklich glauben kann. Mhm. Und dann hat mich das Medium angesprochen und hat gesagt, ja, die Dame mit dem blonden Haaren und dem blauen Pullover. Das warst du? Das war ich damals. Sie haben doch gerade nach ihrer Großmutter gerufen. Ach. Und ich habe dann erstmal die Hand meiner Begleitung fast zerquetscht. Moment mal, das hattest du nur in Gedanken gemacht. Ja, das habe ich nur in Gedanken gemacht. Und die hat dich angesprochen, hat gesagt, sie haben gerade ihre Großmutter gerufen. Genau. Die hat sogar gesagt, ihre Großmutter. Ja. Das heißt, die wusste, die hat nicht gesagt ihre Mutter, sondern ihre Großmutter. Genau, das Medium, das war ein Mann, genau. Der hat gesagt, sie haben gerade mit ihrer Großmutter gerufen. Mir war schon da das Herz in die Hose gerutscht. Das ist bei mir auch so gewesen. Also ich habe echt gedacht, ich falle gleich vom Stuhl. Ja, was hast du wahrscheinlich gesagt, ja, das stimmt. Ja, und da habe ich gesagt, das ist richtig. Und dann hat er mich gefragt, also hat er mir beschrieben, wie sie reinkam und hat gesagt, dass sie tanzt und dass sie das sehr gerne gemocht hat. Und das war auch wirklich so. Meine Oma hat tanzen geliebt. Also der hat gesagt, deine Oma, deine tote Oma, ja, sei als Geistwesen in diesen Saal gekommen, genau, und hätte da getanzt. Genau, sie ist tanzend reingekommen und hat mir beschrieben, wie sie aussah. Ja. Und hat auch beschrieben, was sie gerne mochte. Dass wir uns keine Vorwürfe machen sollen, als sie gestorben ist, dass alles richtig gewesen ist. Und mein Opa kam auch, also nicht ihr Mann, sondern von der väterlichen Seite her. Mhm. Ich war gerade in einer sehr schwierigen Phase zu der Zeit, habe meine Ausbildung abgebrochen und psychisch ziemlich so neben der Spur gewesen. Mhm. Ich habe an dem Tag, bevor ich zu dem Abend gegangen bin, meine Ausbildungsbücher so voller Wut in die Ecke geschmissen. Mhm. Und der Mann sagte dann zu mir, das Medium hat gesagt, ihr Opa überreicht Ihnen einen Stapel Bücher. Können Sie was damit anfangen? Und ich habe gesagt, ja, das kann ich. Und er hat gesagt, dann zu mir, er sagt, dass Sie nicht aufgeben sollen. Machen Sie weiter mit dem, was Sie abgebrochen haben. Das war dann für mich auch wieder natürlich so ein Beweis. Aber wie reagiert man denn dann emotional in einer solchen Situation? Fängt man nicht an zu heulen? Also als ich draußen war, habe ich angefangen zu heulen, aber gar nicht, weil ich dann traurig war, sondern weil ich wirklich glücklich war. Also es ist unheimlich tröstend. Also ich will dir sagen, was der inhaltlich gesagt hat, auch zu der Oma, das könnte vielleicht jeder sagen. Aber das habe ich auch gedacht. Ne, aber was mich gerade überzeugt hat oder beeindruckt hat, ist, du kanntest diesen Mann nicht. Ja. Niemand wusste, dass du da überhaupt auftauchst. Genau. Und dann sagt der einfach so aus dem Lameng heraus, guckt dich an und sagt, ich sehe, dass sie nach ihrer Großmutter gerufen haben. Genau. Das finde ich unfassbar. Das war auch für mich unfassbar. Ich bin daraufhin dann mich gleich wieder an die Dame gewandt, die das organisiert hat, und habe mir eine Einzelsitzung gebucht, weil das natürlich in diesem Rahmen nur sehr kurz möglich war. Das hat so 80, 90 Euro damals gekostet. Und ich habe gedacht, nee, ich mache das einfach. Ja, und hast du es gemacht? Ja, ich bin zu einer Dame gegangen, auch ein sehr, sehr bekanntes Medium, eines der besten überhaupt, Margaret Faulkner. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Nee, aber nicht zu diesem Mann, diesem Engländer. Nein, das war nicht möglich. Das war nicht möglich. Und dann bin ich zu dieser Frau gegangen und hatte da, wie gesagt, eine Stunde eine Sitzung ganz alleine für mich. Ja, und was hat die gesagt? Ich habe auch keine Infos vorher gegeben. Ja, sie hat mir auch sehr viele Fragen beantwortet, die ich hatte. Ich wollte wissen, ob sie, ja, woran sie gestorben ist, weil das nicht klar war. Also gut, das kann das Medium sich ausdenken. Ja, hat das Medium irgendetwas gesagt, was nur du weißt? Ja, einiges. Was denn zum Beispiel? Also zum Beispiel saß ich an dem Abend vor der Sitzung, die ich gebucht hatte, mit meiner Mutter zusammen. Und wir haben uns alte Fotos angeguckt von meinem verstorbenen Opa, den ich nie kennengelernt habe. Und das Medium hatte als erstes meinen Opa hereingeführt bei dieser Sitzung und gar nicht mal meine Oma, die ich ja so erwartet habe, und hat gesagt, ich hätte gestern Abend Bilder angeguckt und wir hätten darüber gesprochen, was für ein schicker Mann er doch gewesen wäre. Also das war sogar eine lustige Sache. Das hat das Medium gesagt, dass der Opa das gesagt hat. Ja, also dass er das schön fand, dass wir das Bild angeschaut haben. Er das sei heißt, hinter uns gestanden in dem Moment. Wie gruselig. Ja, ich fand es gar nicht mehr so gut. Nee, wenn das Angehörige sind. Also das heißt, das Medium konnte nicht wissen, dass ihr Bilder angeguckt habt. Das hast du auch nicht vorher so erzählt. Nein, ich habe gar nicht. Ich habe nur diesen Termin vereinbart. Und inwiefern haben diese Erlebnisse dein Weltbild verändert? Also total. Ich bediene mich immer noch gern der Wissenschaften, aber was Jenseits und Tod angeht, da glaube ich einfach jetzt, es gibt etwas danach. Hast du denn danach nochmal versucht, Kontakt aufzunehmen? Ich habe noch öfter Kontakt gehabt. Also ich habe auch das Gefühl, gerade dadurch, dass ich mich der Thematik geöffnet habe, also wenn man seine Antennen auch öffnet dafür, dann ist es auch leichter, Kontakt zu bekommen. Weil ich glaube, viele Dinge übersieht man einfach. Wenn es denn möglich ist, setzen wir das mal voraus. Wollen die Toten überhaupt immer wieder zurückgezerrt werden zu uns hin und befragt werden? Also zurückgezerrt nicht, aber sie hatten, so hatte ich in vielen Punkten das Gefühl, auch selbst ein Mitteilungsbedürfnis, uns bestimmte Dinge zu sagen und uns auch zu trösten vor allem. Hast du denn deinen Opa oder deine Oma über ein Medium mal gefragt, wie ist denn das da so im Jenseits? Das nicht direkt, aber ich habe gefragt, ob es ihr gut geht und also... Da hat sie geantwortet? Ja, das wurde mir bestätigt, dass es ihnen gut geht, sie keine Schmerzen haben und alles in Ordnung ist und wir uns keine Sorgen machen müssen um sie. Bist du Christin? Nein, ich bin absolut ungläubig. Ja, naja, so ganz absolut nicht. Ne? Nein, also, gut, ich glaube nicht an Gott im klassischen Sinne. Aber für mich ist also, ich sage, wenn ich einen Glauben habe, dann ist es der Glaube an das Jenseits und an die Verstorbenen. Mhm. Weil das habe ich einfach hautnah erlebt. Na gut, aber das bedeutet ja, wenn es denn stimmt, dass es eine andere oder höhere Realität gibt. Das glaube ich. Ich glaube, dass einfach die Seele irgendetwas ist, stirbt einfach nicht mit. Wie stellst du dir denn das Jenseits vor? Ja, das ist schwierig. Das habe ich. Ich habe keine wirkliche Vorstellung davon. Manchmal denke ich, man kann sich so viele Dinge auch wissenschaftlich nicht erklären. Ich meine, das Weltall hat eine so wahnsinnig große Dimension, dass man das sich auch nicht vorstellen kann. Warum soll es nicht auch so sein, dass man nach dem Tod weiterlebt? Vielleicht, wir sind so komplexe Wesen, unser Körper, wie der funktioniert und alles. Ja. Ich glaube auch, also bei allem großen Respekt vor Naturwissenschaften, das ist sicher nicht, oder Sie sind sicher nicht der Weisheit letzter Schluss. Bestimmt das nicht. Ja. Mhm. Ja. Bedeutet das, das hat für dich bedeutet Trost? Ja, sehr. Sehr? Erleichterung? Also auch, ja. Und bedeutet das für dich auch, dass du weniger Angst hast, wenn ein weiterer Angehöriger von dir stirbt oder wenn gar selbst du stirbst? Also ich bin allgemein, muss ich sagen, schon leider ein sehr ängstlicher Mensch. Also ich habe viel mit Ängsten zu tun. Mhm. Aber ich glaube, wenn jemand sterben würde, ich wäre mir sehr sicher, dass er um mich ist und dass ich ihn auch vielleicht kontaktieren könnte oder er mich. Mhm. Da glaube ich ganz fest dran. Also, interessante Schilderung von dir. Ja. Und ich glaube, wenn mir das so passiert wäre, wie du das gerade erzählt hast, das hätte mich auch tief berührt und auch erschüttert. Ja, aber auf jeden Fall ist es tröstlich. Ja, glaube ich. Es hat mein Leben verändert. Glaube ich, ja. Tanja, danke, dass du angerufen hast und uns das erzählt hast. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heute Nacht heißt das Jenseits und ich möchte gerne mit euch sprechen über eure Vorstellungen vom Jenseits. Und habt ihr schon Erfahrungen gemacht mit einem Nahtoderlebnis oder mit Verstorbenen, mit Geistererscheinungen? Vielleicht war jemand mal in einem Land, wo Voodoo-Kulte praktiziert werden und ihr habt dort irgendetwas erlebt. Also wenn ihr gerne mir davon erzählen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50. Verbunden bin ich jetzt mit Jürgen und Jürgen ist 65. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian, grüß dich. Ja, guten Morgen, Jürgen. Du hast dich auch zu unserem Thema gemeldet. Warum? Ja, ist richtig, weil ich befasse mich schon längere Zeit mit dieser Thematik. Und zwar bin ich dazu gekommen, ich komme aus dem technischen Bereich und hörte von einer Möglichkeit, auf technische Art Kontakt aufzunehmen mit Verstorbenen. Technisch heißt? Technisch, das heißt, das ist das, was man unter Transkommunikation versteht. Erklär's uns. Ja, es geht folgendermaßen, so ist es normalerweise üblich, die Leute lassen im Hintergrund ein Radiorauschen laufen, also ein Zwischensender eingestellt und nehmen das dann mit dem Tonband auf. Das sind die sogenannten Tonbandstimmen. Ja, genau. Und dann hört man eventuell einige Worte daraus. Ja. Und ist natürlich sowas immer ein bisschen mit Zweifel zu behaftet, weil das können auch Sender sein, zufällige Einspielungen und so weiter. Es kann auch reingeschummelt sein. Richtig, ganz richtig. Mhm. So, und das, meine Idee war das auch gewesen. Und ich habe mich dann mal an so eine Vereinigung gewandt und wollte an sich, weil ich aus der Technik komme, das Gegenteil beweisen. Was machst du aus der Technik? Oder was hast du in der Technik gemacht? Ich befasse mich mit der Elektrotechnik und Bist du Ingenieur oder Techniker vom Beruf? In diese Richtung, ja. Ich bin also selbstständig und befasse mich mit Forschung und auch mit Handel, Elektrotechnik. Okay, alles klar. Und ich wollte an sich das Gegenteil beweisen und stieß dann darauf, dass ich mir also so diese Tonband besorgte, Mikrofon besorgte und so weiter. Also du wolltest beweisen, dass das Humbug ist? Richtig. Ja. Richtig. Mhm. Und dann stellte ich doch fest, dass ich da mit Namen angesprochen wurde und so weiter. Da war für mich klar, dass das also Möglichkeit besteht, den Kontakt herzustellen. Also du hast dann so ein Experiment gemacht. Und ja, mehrere Experimente. Und bist dann von diesen Stimmen, die da verschwommen im Rauschen irgendwie zu hören sind, richtig. Mit deinem Namen angesprochen worden? So ist es, so ist es. Was haben die, auf Deutsch? Das war 1991 gewesen. Ja. Und seitdem habe ich natürlich den Kontakt auch weiter verfolgt. Ja. Und seit einigen Jahren mache ich aber eine andere Technik, weil natürlich ist es so, dass diese Kontakte sehr leise sind. Mhm. Und man kann durchaus was hineininterpretieren. Mhm. Und es ist auch so, wenn du etwas hörst, dass unser Gehirn auch interpoliert. Mhm. Also du hörst interpoliert ein Geräusch, heißt? Das heißt, du ergänzt irgendwas im Kopf. Ja. Und das muss man ja, ich will ja auch kein Gras wachsen hören. Mhm. Ich will also Realität hören. Mhm. Und dann habe ich also eine Weiterentwicklung gemacht, und zwar habe ich eine Infrarotstrecke genommen und habe eine Tonkonserve, immer die gleiche Tonkonserve, und dort gebe ich ein zerhacktes Musikstück drauf. Kannst dir vorstellen, wie so ein Fleischwolf, hast du ein Musikstück drin, hast du zerhackt in kleine Stückchen. Und das lasse ich als Hintergrundgeräusch einfach laufen. So, und dann geht das über ein Mikrofon, über die Infrarotstrecke direkt in den PC rein. Warum? Und, kurze Frage, sonst habe ich es vergessen. Ja. Wieso muss überhaupt sowas als Hintergrundgeräusch laufen, sowas zerhacktes? Ja, die brauchen scheinbar so eine akustische Energie, um sich darzustellen. So, erzähl weiter. Ja, und dann geht's in den PC rein, und so bekomme ich dann die Stimmen. Ich habe dir übrigens zwei Beispiele an Christian mal zugeschickt. Christian ist mein Regisseur hier im Hintergrund. Richtig, ja. Dem habe ich das zwei Beispiele, ganz kurze Stückchen zugespielt. Ja. Wenn du das gleich mal hören könntest, dann, oder vielleicht auch verstehen könntest. Ja, können wir das einspielen? Ah ja, ich sehe gerade hier meinen Techniker, der Malte. Kann das jetzt für uns alle hörbar mal einspielen? Das sind zwei kurze Beispiele. Ja, dann würde ich sagen, Band ab, wir hören uns das jetzt mal an. Das war der Tod kostet keine Hürde. Wenn du es nochmal spielen könntest, der Tod kostet keine Hürde. Mach was nochmal. Ich verstehe nichts. Etwas gesungen ist das, nicht verstanden? Nö. Ich höre nur Chaos und Rauschen. Ja, vielleicht ein bisschen Abstand halten. Also ich höre es selbst durchs Telefon noch. Der Tod kostet keine Hürde. Und okay. Wir haben noch ein Beispiel. Ja, Sie sprechen nur mit Tote. Tja. Nicht verstanden? Ja, also wenn du es mir so sagst, kann man sich das nicht auch einbilden? Das ist natürlich richtig. Es bedarf natürlich eines gewissen Gehöres schon, um das zu verstehen. Aber an sich ist das schon einigermaßen deutlich. Aber wie dem auch sei, das ist eine Einspielung, da ist kein Radio mehr drin. Das ist nur noch ein Grundrauschen, und da manifestieren sich die Stimmen. Aber drauf. Vielleicht baut sich das Gehirn durch dieses Rauschchaos irgendwie so etwas zusammen, und man meint dann, das ist eine Illusion, dass man da eine Stimme hört. Ja, das ist durchaus möglich, aber... Das muss jetzt ein Psychologe oder ein Psychoanalytiker, ein Psychiater müsste das beurteilen. Also ich gehe davon aus, die Stimmen sind da, weil ich kann sie auch woanders vorspielen. Kannst du denn die Stimmen auch konkret etwas fragen? Ja, natürlich. Was hast du denn schon mal gefragt? Sag mal ein Beispiel. Es gibt Antworten auf gestellte Fragen, ja. Das hast du leider jetzt nicht verstanden, der Tod kostet keine Hürde. Was hast du denn vorab gefragt, bevor diese Antwort kam? Ja, guck mal, das ist eingespielt worden am 12.03., das hört sich also ein bisschen komisch an, 12.03.2009, gerade dieses Beispiel. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, das war ein Tag nach Wien gewesen. Und da habe ich also gefragt, wieso etwas so entstehen kann. Und dann wurde einfach gesagt, der Tod kostet keine Hürde, Sie sprechen nur mit Tote. Was heißt das? Der Tod bedeutet keine Hürde? Kostet keine Hürde erstmal... Bedeutet für mich spontan, ist es nicht schlimm zu sterben? Das habe ich aber anders übersetzt. Ich habe das so übersetzt, Menschen, ich sag mal so, die zum Beispiel Killerspiele machen und so weiter, die haben wie eine Engramm im Kopf, für die ist das Töten nicht so schwierig. Ja, aber das ist aber jetzt sehr, sehr, aber das, ja, ich verstehe, aber das ist aber nun wirklich sehr herbei interpretiert. Hast du denn diese Stimme konkret auf Winden angesprochen? Das war der Anlass dieser Einspielung gewesen. Das war, also wie gesagt, ich mache ja fast jede Woche einige Einspielungen. Das war eine ältere Einspielung vom 12.03., das war also ein Tag nach Winden gewesen. Die antworten auf Deutsch. Ja, natürlich, natürlich. Man spricht Deutsch im Jenseits. Das hört sich zwar komisch an, aber gucken wir mal, wenn die Chinesisch sprechen würden, ich würde es ja nicht verstehen. Ja. Die stellen sich schon darauf ein, was ich spreche. Warum? Wir lassen das mal einfach ruhen jetzt so. Grundsätzliche Frage, warum beschäftigst du dich so intensiv mit so einer doch merkwürdigen Angelegenheit, sage ich mal, etwas wertend? Ja, wie gesagt, ich bin da drauf gekommen und ich halte das also für realistisch. Und nicht nur ich, sondern andere halten das auch für realistisch. Hat dich diese Forschung oder diese Experimente weitergebracht? Ja, ich meine, inwiefern? Es erweitert natürlich etwas die Sichtweise. Welche Sichtweise hast du heute, die du früher nicht hattest, durch die Stimmen? Also zum Beispiel sehe ich heute das so, dass das Leben umfasst also nicht nur die Menschheit, sondern auch die Pflanzen und Tiere. Und es ist so, dass nicht nur die Menschen überleben, sondern alles, was mit Leben behaftet ist, lebt in einer anderen Dimension weiter. Und das setzt natürlich auch voraus, dass wir ganz anders mit diesen Formen umgehen. Also das hat letztendlich einen guten Effekt, weil du dann unsere Gesamtschöpfung mehr wertschätzt. Kann man das so sagen? Ja, das ist natürlich ein guter Effekt. Ja, so ist es. Haben dir diese Stimmen, abgesehen von dieser Erkenntnis, die ja nun schon sehr gravierend ist, noch eine Weisheiten für das Leben näher gebracht? Ja, es ist schon so, das hört sich zwar auch dumm an, aber das Wichtigste ist, dass unser Tun und Handeln durch diese Liebe, ich sag mal so, diese Verbundenheit geprägt ist. Nicht, dass dieses materielle Denken im Vordergrund steht, sondern mehr die Verbundenheit im Vordergrund steht. Wenn man, nehmen wir mal, immer vorausgesetzt, man hat die Chance, mit Wesen aus dem Jenseits zu sprechen, würde mich brennend interessieren, welche Religion Recht hat. Also ich sehe dazu, ich habe mich nämlich aufgrund dieser Thematik auch mit den Religionen befasst. Es geht ja nicht um die christliche Religion, es geht ja auch um andere Religionen. Und ich sehe das so, die Religionen haben alle nur ein Teilrecht. Und sie sind letzten Endes von den Menschen gemacht. Siehst du das so oder sagen das die Stimmen aus dem Jenseits? Nein, die sagen das nicht. Ich habe sogar eine Einspielung hier und da wird gesagt, Christus hat im Herzen Liebe. Das ist aber keine Bestätigung des Christentums. Denn ich gehe mal davon aus, Christus hatte nie die Absicht, das Christentum zu gründen. Sagen die Stimmen denn, dass es Gott gibt oder dass es einen Gott gibt, dass es vielleicht mehrere Götter gibt? Also die Informationen, die ich dazu habe, sehen ungefähr so aus, dass Gott nicht nach unseren Vorstellungen existiert, sondern dass es mehr eine Energieform ist, und zwar eine sich verändernde Energieform auch. Was uns ja alle brennend interessiert, oder alle Menschen, seitdem es Menschen gibt, ist die Frage, warum existieren wir? Hast du darauf eine Antwort aus dem Jenseits bekommen? Es ist also so, das Ganze ist hier eine Lerngeschichte. Wir leben und existieren nur, um zu lernen. Für was? Das ist natürlich, wenn man das mit den christlichen Religionen vergleicht, eine etwas Umdeutung. Die Christen sind mehr der Auffassung, sie müssen Gott dienen und so weiter, aber das ist nicht unsere Aufgabe, sondern wir müssen lernen. Wir sind hier, um zu lernen. Lernen, ja, mit dem ganzen Leben zurechtzukommen. Das heißt, auch die anderen Lebensformen zu beachten. Hast du die Jenseitigen gefragt, warum es Leid gibt? Das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich auch nicht, aber ich denke mal, aufgrund der Aussagen, das Leid ist wohl auch ein Teil dieses Lernprozesses. Also, du beschäftigst dich sehr intensiv damit. Ja, zwangsläufig, wenn du dich schon 20 Jahre mit befasst, dann ist das schon einigermaßen. Ne? Wie viel schon, also täglich machst du das? Nein, das mache ich nicht jeden Tag, das mache ich vielleicht einige Mal in der Woche. Gab es auch schon mal eine Situation, wo es dir kalt den Rücken runterlief, wo es für dich gruselig war, wo du Angst hattest? Ja, es gab einmal eine Situation, weil in der Regel sind die Kontakte positiv. Das heißt, es wird viel vermittelt, Informationen vermittelt, das ist ja ganz wichtig. Aber es haben sich auch schon mal negative Personen gemeldet. Und was haben die gesagt? Ja, nur ich bin ja kein Sprachrohr für die negativen Personen. Aber wir müssen natürlich davon ausgehen, wenn es also das Überleben gibt, also den Tod nicht gibt, sondern nur das Sterben gibt, dann überleben natürlich genauso die negativen Leute auch. Daran würde sich ja die Frage anschließen, gibt es das Böse, gibt es den Teufel? Es gibt negative Kräfte und positive Kräfte. Mhm. Ich will das nicht an Teufel festmachen und so weiter, aber es gibt durchaus negative Kräfte. Mhm. Die Menschheit ist, wenn man sich die Geschichte der Menschheit anschaut, natürlich auch mit sehr vielen negativen Kräften behaftet. Ja, aber wie? Schlussfrage, die mich auch noch interessieren würde, die würde ich gerne die jenseitigen fragen. Gibt es außerirdisches Leben im All? Davon können wir aufgrund der Aussagen sehr stark ausgehen. Ja, Mann, wie spannend. Jürgen, danke für deinen Anruf und für die ausführlichen Schilderungen. Ich würde sagen, schade, dass du mich nicht verstanden hast, die beiden Einspielungen. Ja, vielleicht liegt es auch an meinen Kopfhörern. Aber vielleicht kannst du hinterher nochmal in Ruhe reinhören. Aber jeder Zuhörer kann sich ja auch die eigene Meinung dann bilden. Ja, okay. Alles klar. Alles Gute, danke Ihnen. Danke Ihnen. Tschüss. Danke Ihnen. Das ist mir auch noch nie passiert, dass ich jemanden hier gesiezt habe. Hannelore, 73, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Hannelore. Ja, ich habe schon mit Ihren Kollegen gesprochen. Ich werde mit dem Tod von meinem Sohn nicht fertig. Wann ist denn dein Sohn gestorben? Das ist im Juni, da waren Sie in Urlaub gewesen. Ja. Das war die Zeit. Letztes Jahr. Ja. Ja. Und die Nacht auf Mittwoch, auf Donnerstag, da rief er. Ich hatte mit dem nur noch so ein bisschen Kontakt, die anderen nicht. Da rief der Mama, Mama, Mama. Ich bin schon wieder am Heulen. Hm. Und da habe ich gedacht, was ist das? Ich stehe auf, ich guck am Fenster, ich gucke hier überall hin, als wenn er hinter mir gestanden hätte. Hm. Also du hast ihn im Raum rufen hören. Ja, und am Samstag kommt die Polizei und sagt, ihr Sohn ist tot. Wo war denn dein Sohn zum Zeitpunkt des Todes? Er wohnt 120 Kilometer von hier weg. 120 Kilometer entfernt? Oben Krefeld, da oben die Ecke. An was ist er gestorben? Ja, angeblich Herz oder was, ich weiß nicht. Ja, also eines natürlichen Todes. Ich war mit auf der Beerdigung, die haben mir nicht abgeholt, gar nichts. Es ist gar nichts. Warum haben die dich nicht abgeholt? Nein. Warum? Warum, weiß ich auch nicht. Hast du kein gutes Verhältnis zu der Schwiegertochter? Ich habe an und für sich alles immer ein gutes Verhältnis gehabt, aber das ist alles eine ganz, ganz lange Geschichte, warum die sich alle von mir entfernt werden. Ich komme ja nicht von hier aus dieser Gegend, komme ja auch von da oben. Ja, also du hattest... Ja, und von da die erste Zeit haben sie mich wohl besucht und alles, aber seitdem dann auch nicht mehr. Und ist das so, dass du diese Stimme deines Sohnes gehört hast? Ja. Richtig laut, dreimal hintereinander. Ja. Ich habe gedacht, kannst du es im Nachhinein so rekonstruieren? War das der Zeitpunkt des Todes? Ja. Bist du sicher? Das hat mir die Polizei gesagt. Mhm. Er lag 3 Tage tot in der Wohnung. Und in der Zeit ist das auch passiert. Mhm. Ach so. Von Mittwoch auf Donnerstag und Samstag ist die Polizei hier und gibt mir die Nachricht. Und diese Stimme hattest du gehört? Ja, das ganz laut gerufen hat. Mama, Mama, Mama. Ich habe gedacht, das ist gecheckt. Was ist das? Warum lag er denn 3 Tage allein in der Wohnung? Hat er keine? Ist er nicht verheiratet? Ich habe eine Woche vorher noch gesprochen mit ihm. Mhm. Da war die Freundin dabei. Mhm. Und die hatte das Telefon, also von ihr aus, hat ihn mit ihrem Telefon hier angerufen dann. Mhm. Er konnte mit seins nicht anrufen. Warum, weiß ich nicht. Ich habe ihm die Nummer aufgeschrieben. Mhm. Und dann, wie das passiert war, dann habe ich versucht, sie zu erreichen. Mhm. Bis heute konnte ich diese Freundin nicht erreichen. Mhm. Dein Sohn lebte also alleine. Ja. Ja. Ja. Das hat man ja schon oft gehört, dass Menschen in der Todesminute oder Sekunde vielleicht offensichtlich so stark gedankliche oder gefühlsmäßige Kräfte freisetzen, dass ein anderer Angehöriger, der vielleicht hunderte Kilometer entfernt ist, das irgendwie spürt. Ja. Und das ist in deinem Fall offensichtlich so gewesen. Und das ist bei mir passiert. Du hast ihn gehört. Ja, aber richtig, als wenn er vor mir gestanden ist. Er war in großer Not vielleicht. Er war immer schon. Ja. Er hat auch viel auf der Straße gelebt. Ach so. Er sollte hier hinkommen, wollte er auch nicht. Hast du denn danach nochmal irgendetwas erlebt. Sonst habe ich seitdem nichts mehr erlebt. Dann wohl mal ab und zu so ein Traum. Und der ist aber auch sofort wieder weg. Und ich, das habe ich auch nicht behalten. Aber jetzt das, was das, die Todesnacht, das seitdem, das lässt mich nicht mehr los. Ich weiß es nicht, was ist. Sag ich, ich hatte ja 5 Kinder großgezogen alleine. Und dass die Kinder, ja, das ist auch eine lange Geschichte. Wie lange hattest du deinen Sohn nicht gesehen mehr? Ich habe den dann, dann bin ich umgezogen, dann hat er mir auch noch geholfen umziehen. Ja, und das waren dann, sind dann mittlerweile 5 Jahre vergangen. Ach, 5 Jahre. Und auch nicht telefoniert zwischen. Doch telefoniert schon. Ja. Ich habe dann angerufen, weil er kein Geld hatte. Aber ich habe diese Frau versucht, die zu erreichen. Die war ja dabei, wie ich mit meinem Sohn gesprochen hatte noch, die Woche davor. Warst du denn inzwischen mal an dem Grab deines Sohnes? Nein. Keiner hat mich mitgenommen. Und wie gesagt, jetzt, ich werde mich auch nicht mehr melden, egal was es auch ist. Wenn ich jetzt wirklich mal ein Pflegeheim kommen oder was das ist. Auf jeden Fall, dieser Tod macht dir schwer zu schaffen. Natürlich, was ja auch verständlich ist. Und auch dieser Abschied deines Sohnes, dass er sich so flehend quasi von dir verabschiedet hat, dass du die Stimme so gehört hast. Ja, richtig so gehört. Ich habe gedacht, dass sowas gibt's gar nicht. Ich habe gedacht. Du bist ja eine erfahrene Frau, du bist 73 Jahre alt. Hast du etwas Ähnliches in deinem Leben schon mal erlebt? Ja, was heißt erlebt? Nee. Naja, dass ein Toter sich irgendwie bei dir gemeldet hat? Nee, überhaupt nicht. Das war jetzt zum ersten Mal der Fall. Nee, das war nicht. Nur ich war damals sehr schwer krank. Hannelore, mir tut das sehr, sehr leid, dass du deinen Sohn, dass du deinen Sohn so verloren hast. Mir tut es auch sehr, sehr leid, dass du nicht zur Beerdigung gehen konntest. Ja, das ist noch das Allerschlimmste. Für eine Mutter sehr schlimm ist. Das ist sehr traurig. Ja, und das kann ich auch nicht verstehen. Das ist. Ja. Und dass dir das so nachgeht und vor allen Dingen mit diesem Erlebnis, das, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Ja, das ist was man sich gar nicht. Manche denken, man hat sie nicht mehr alle, wenn man das einem erzählt. Ja. Aber es ist nun passiert. Ich glaube dir auch, dass du das so erlebt hast. Absolut, ja. Sonst wüsste ich nicht, wie gesagt, ich denke, jetzt rufst du mal an. Ja. Ich war ja selber zwischendurch, ich habe offene Beine gehabt, und ich mag aber auch, dass es dir deshalb natürlich sehr schlecht geht, aber das war einiges andere. Ich kann immer hier sitzen und nur heulen und nur heulen. Deshalb werden wir beide. Ich habe auch keinen Schub mehr. Ich habe für nichts Lust mehr. Ich weiß es nicht, warum. Weil die Kinder, ich habe für denen alles getan. Und die haben dich jetzt alle allein gelassen? Ja. Wie traurig. Alles, die haben gekriegt, die haben satt zu essen gekriegt. 5 Kinder? Ja, 4 Jungs, ein Mädchen. Und keiner kümmert sich um dich? Keiner kümmert sich um einen. Das ist eine Schande, finde ich. Das können die Bekannten, die da oben alle wohnen, das können die nicht verstehen. Das ist eine Schande. Das ist auch da, wo ich habe ja viel bei den Bauern gearbeitet. Ich habe sie immer mitgenommen, alle. Ich habe mein Essen gekriegt, die Kinder auch. Das kann keiner verstehen, warum die sich so verhalten. Und jetzt ist die Mutter alt und man kümmert jetzt sich nicht um die Mutter. Alt und hast nichts. Sehr schlimm, sehr schlimm. Das ist das und das hört man ja heute auch sehr oft. Ja, leider. Das ist schlimm. Ich habe aber nie gedacht, dass mir sowas passieren kann. Hannelore, du bist sehr traurig, deswegen möchte ich, dass, wenn wir uns jetzt verabschiedet haben, dass wir dich nochmal anrufen. Ja. Das läuft dann so, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ja. Und ich wünsche dir von Herzen viel Kraft und alles Gute von meiner Seite aus. Und wir, wie gesagt, wir rufen dich gleich wieder an. Ja, danke schön. Alles Liebe, auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, solltet ihr zufällig eingeschaltet haben gerade, das Thema heute Nacht heißt das Jenseits. Ich möchte gerne mit euch über das Jenseits sprechen, welche Vorstellungen ihr vom Jenseits habt. Und ich frage euch, habt ihr Erfahrungen mit dem Jenseitigen schon gehabt? Also Stichwort Nahtoderlebnis, Geisterbeschwörungen, Erscheinungen, was auch immer. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter unserer Telefonnummer 0800 220 50 50. Ich bin verbunden mit Markus und der ist 34. Guten Morgen, Markus. Hey, Domian. Hallo, Markus. Ich bin richtig. richtig aufgeregt, muss ich erstmal sagen. Ich rufe erst mal bei dir an. Ja, das ist gleich vorbei, ich sag's dir. Aber okay. Du hast dich zu diesem doch sehr interessanten und schwierigen Thema gemeldet. Ja, weil ich habe es gestern Abend gesehen. Ja. Und ich habe dir was zu erzählen dazu. Ja, ich bin gespannt, leg los. Ja, und zwar, ich hatte eine Nahtoderfahrung zu berichten. Und es ist auch richtig schwierig für mich darüber zu reden, weil ich spreche sonst eigentlich mit niemand darüber. Und weil es auch schon so lange her ist. Also es war mit 4 Jahren. Ach, mit 4 Jahren? Ja. Und du warst ein kleines Kind. Richtig, richtig. Und was war denn passiert? Hattest du einen Unfall oder warst du krank? Ich war sehr krank. Ich hatte Hirnhautentzündung. Und also es war noch, also kurz bevor ich ins Krankenhaus gekommen bin, also es war da noch nicht klar, dass ich Hirnhautentzündung habe. Und lag eben zu Hause bei meinen Eltern im Bett, weil es mir eben so schlecht ging, mit 41 Grad Fieber. Und was ja schon an sich, also das ist ja schon das nah ist schon, am... Ja, 41. Ja, ist das schon sehr gefährlich. Ja, das ist schon fast... Ja. Und hatte dann eben, also ich habe geschlafen und hatte eben wie so diesen Traum, und zwar von einem riesen schwarzen Raum, aber nicht abgegrenzt, sondern kannst du dir vorstellen, praktisch wie das Weltall, aber ohne Sterne und ohne Planeten, also einfach ein schwarzer, leerer Raum, in dem wie lauter hell erleuchtete Türrahmen waren, die einen Gang bildeten. Und am Ende von diesem Gang, eben ganz weit hinten, ein kleines, hell erleuchtetes Rechteck war, also wie ein Durchgang. Ne? Und hinter diesem Türrahmen hingen sowieso Klangstäbe, die aber keine Geräusche gemacht haben. Und hinter diesen Klangstäben waren riesige Gesichter, die aber also schwarz waren und konturlos, die aber aus, also man hat so einen bösen Blick erkannt, also so die Stirn war eben gerunzelt und riesige aufgerissene Münder hatten und die mich eben angeschrien haben, also richtig heftig. Angeschrien. Also ich weiß nicht mehr genau, was sie geschrien haben, auf jeden Fall, aber es war eben davon abzuhalten, dahin zu gehen. Und dann? Na? Und dann, das ist so das Letzte, was ich weiß. Also dann, ja. Von was haben, meinst du, wollten die dich abhalten, hinzugehen? In das Helle zu gehen? Richtig, genau. Ach so. Also in die Tür reinzugehen. Steht das Helle für das Gute? Im Nachhinein, also jetzt so, also das hat sich natürlich eingebrannt. Also das vergesse ich über die ganzen Jahre nicht. Und es wird auch nichts ergänzt von mir, also so wie man es vielleicht vermuten könnte, sondern es ist genauso original, wie es schon war. Und nee, für mich ist dieses Helle einfach, das wäre der Tod gewesen, finde ich. Ja, ach so. Also das wäre dann vorbei gewesen. Und diese Gesichter, die dich angeschrien haben, waren quasi die Stimmen des Lebens, die gesagt haben, bleib stehen oder bleib zurück. Ja, das kann sein. Also es war vielleicht noch nicht an der Zeit. Das ist ja hocherstaunlich. Ich meine, gut, die Stimmen des Lebens war für die im Moment für mich und auch, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, nichts Gutes, weil ich hatte in dem Moment richtig Angst. Also es war richtig angsteinflößend und... Ich wollte gerade fragen, wenn du das so erzählst, klingt das, vor allen Dingen, wenn ein Kind so etwas träumt, grauenhaft. Es war richtig grauenhaft. Ich glaube, das hat mich auch als Kind dann Jahre nicht mehr losgelassen. Und ich habe es dann mal irgendwann vielleicht mit 10 oder 12 mal mit einer Religionslehrerin besprochen. Es war das einzige Mal, als wir da eben auch, da haben wir irgendwie auch, ich glaube, ja, auch Nahtoderlebnis oder so durchgenommen. Und dann kam mir das natürlich wieder in den Sinn. Und sie meinte dann, ja, das kann sowas gewesen sein. Nun könnte es ja auch sein, dass es... einfach eine schreckliche Fieberfantasie war. Kann es auch sein, natürlich. Aber du glaubst, dass es ein Nahtoderlebnis war? Gibt es dafür Indizien, dass du wirklich fast schon tot warst? Haben deine Eltern dir das so erklärt? Ich war anscheinend auch bewusstlos. In dieser Nacht eben. Und darum sind sie auch ins Krankenhaus gefahren. Ach so. Und da wurde es eben festgestellt, dass ich Hirnhautentzündung habe, ne? Ich wollte gerade am Anfang erst sagen, wie merkwürdig, dass du das so genau weißt, wo du erst 4 Jahre alt warst. Aber während du das so erzählt hast, fällt mir gerade etwas ein, dass ich mich auch erinnern kann an so Horrorträume. Da war ich auch ein kleines Kind noch. Das weiß ich heute noch ganz genau. Ich glaube, das brennt sich so sehr ein in die Erinnerung, auch wenn man ganz jung ist. Das trägt man sein ganzes Leben dann mit sich fort. Ja. Es ist erstaunlich, also von der Kindheit an sich weiß ich eigentlich gar nichts mehr. Also so. Ja, aber dieses war ja was ganz, ganz Entscheidendes offensichtlich. Ja, das war sehr prägnant, ja. Mhm. Kannst du sagen, dass was dieses Erlebnis mit deinem Leben gemacht hat bis heute? Kann man das sagen? Tja. Also ich habe immer noch nach wie vor Angst oder ja, Angst, wenn ich darüber nachdenke. Ja. Weil, ja. Also interessant weil ist ja. Weil ich einfach nicht weiß, was, ja. Was wäre, wenn gewesen. Ne? Ja, ja. Interessant ist ja, die meisten Menschen, die Nahtoderlebnisse haben, beschreiben das als etwas sehr Angenehmes, etwas sehr Friedliches. Ja, das ist ja bei dir genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Ja. Richtig. Das heißt, letztendlich, wenn es denn ein Nahtoderlebnis war, müsste es ja deine Angst vor dem Sterben und dem Tod noch erhöhen, als dich denn beruhigen. Das hat es schon. Also, also ich habe Angst vorm Sterben. Ja. Ich könnte nicht sagen, dass das mir das irgendwie Angst nehmen würde und auch die anderen Berichte, die es halt darüber gibt, dass alles schön wäre und weich wäre und weiß nicht was. Und das kann ich gar nicht sagen. Wie sind denn deine Vorstellungen? Wir haben ja gerade schon mit einigen Leuten gesprochen hier, die auch Kontakt zu Toten aufgebaut haben. Glaubst du sowas? Ich hatte auch schon Kontakt mit einem verstorbenen Freund, auch über ein Medium. Das wäre eben meine zweite Geschichte gewesen, die wir jetzt aber nicht durchsprechen. Auch über ein Medium eben. Und ich glaube aber selber nicht dran. Also ich glaube nicht, ja, ich glaube nicht an irgendwie an ins Jenseits und dass also, da alle Seelen irgendwie versammelt sind und so. Aber du hattest Kontakt zu einer verstorbenen Person? Ja. Glaubhaft für dich Kontakt zu einer verstorbenen? Richtig glaubhaft. Also der wusste den Namen zu zeigen, also den Anfangsbuchstaben. Der konnte mir sagen, wie er gestorben ist. Also der ist verunglückt. Mhm. Und was er als letztes gesehen hat, konnte mir sagen. Und ja. Warum bist du überhaupt, ich meine, das ist ja schon eine große Entscheidung, zu einem Medium überhaupt zu gehen. Warum bist du da hingegangen? Weil mich der Tod, das war mein bester Schulfreund, dermaßen runtergerissen hat in meinem Leben. Also es gab für mich keinen Sinn mehr im Leben. Ach so. Ich war total mit Trauer überhäuft. Und wie alt warst du da, als du das gemacht hast? Das war 99. Ach so, das ist auch so lange noch gar nicht drin. Ja. Also du warst kein Kind mehr, als du das hast. Nein. Mhm. Aber und trotzdem hat es mich so mitgerissen. Ja, ja, aber du sagst, du hast glaubhaft das Gefühl gehabt, mit diesem Verstorbenen in Kontakt gewesen zu sein. Richtig, absolut. Aber du glaubst nicht an einen Jenseitigen? Nein, das ist widersprüchlich, ich weiß. Das ist widersprüchlich, ja. Erkläre mir diesen Widerspruch. Wie kommt das? Ich weiß es nicht. Glaubst du, dass das Medium dir doch irgendetwas vorgespielt hat? Nein, auf keinen Fall. Ja, aber da musst du es doch glauben, dass es ein Jenseits gibt mit toten Seelen oder wie und was auch immer. Tja, ich weiß nicht. Du bist. Vielleicht habe ich einfach auch zu viel Respekt davor, darüber nachzudenken. Ja. Hast du seitdem, was da kommen könnte. Verstehe. Ja, manchmal will man auch gar nicht mehr weiter nachdenken und schiebt so eine Thematik von sich weg. Ist ja vielleicht manchmal auch ganz gesund. Ja. Du hast seitdem nicht mehr versucht, irgendwie dich damit zu beschäftigen? Nein, weil damit war es für mich in Ordnung, weil er konnte mir alles beantworten oder halt er hat von sich aus alles erzählt, was die Seele ihm halt gesagt hat. Mhm. Und von da aus habe ich dann gemerkt, also ich konnte mehr und mehr loslassen. Mhm. Also ich konnte mich mehr und mehr damit abfinden, dass es jetzt so ist. Und ich wusste ja, dass alles in Ordnung ist. Ja. Und ja, das ist oft, glaube ich, das Tröstliche an solchen Erfahrungen, dass man besser trauern kann oder besser, wie du sagst, auch besser loslassen kann. Ja. Ja, glaube ich auch, kann ich gut verstehen. Markus, danke für deinen Anruf und für deine Schilderung. Alles Gute wünsche ich dir. Danke, tschüss. Tschüss. Hier ist Beate und die Beate ist 55. Guten Morgen, Beate. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Beate. Ja, du hast auch zum Jenseits angerufen. Warum? Ja, ich hatte eigentlich nur vorgehabt, dass man mal vielleicht einige Menschen, die auch diese hellseherische Fähigkeiten haben, dass man da vielleicht einmal ein paar Telefonnummern bekommen kann, dass man sich mit ihnen in Verbindung setzt. damit man sich in Verbindung setzt. Denn ich möchte aber gleich noch etwas sagen zu diesen Leuten, die sehr viel Angst haben vor dem Sterben. Ja. Das brauchen sie nicht. Ja. Was war jetzt der wirkliche Grund deines Anrufes? Der wirkliche Grund meines Anrufes war halt wirklich, dass ich das Thema wissen wollte. Ich habe das von der Nachbarin gesagt bekommen, aus dem einfachen Grunde, weil ich selber hellsichtig bin, seit ich geboren bin schon. Du bist eine Hellseherin. Ich habe verschiedene Fähigkeiten, aber es weiß keiner, ich bin anonym. Ja. Möchte auch so bleiben, auch mein Name stimmt nicht. Also du verdienst auch nicht dein Geld damit? Nein, das darf man auch gar nicht. Aber was hast du gerade mir am Anfang gesagt, das habe ich gar nicht richtig verstanden. Du willst Telefonnummern haben? Ja, es geht um Folgendes. Ich bin seit Geburt an schon hellsichtig und habe auch andere verschiedene Fähigkeiten durch meine Nahtoderfahrung halt noch erworben. Welche anderen Fähigkeiten hast du? Ich mit Toten praktisch, die kommen, wenn ich irgendwo bin. Ich kann das also nicht beeinflussen. Es ist so, dass wenn ich unterwegs bin oder ich bin mal auf dem Friedhof, egal in welcher Situation, wenn dann jemand da ist. Siehst du Tote? Ja, das auch. Ich kann sie also beschreiben, sonst wüsste ich ja nicht, wer es ist. Wie sehen Tote aus? Sehen sie aus wie Lebendige? Nein. Wie sehen sie aus? Und sie können sich auch nicht, wie der eine Mann sagt, bemerkbar machen, denn Tote reden nur über die Seele. Wie sehen denn Tote aus? Sie sehen aus, es wird ihnen auch jeder bestätigen, weil jeder bestätigen kann. Sie sind nicht so mental wie wir. Und zwar, was sind sie nicht so? Nicht so mental. Sie haben also keinen Körper mehr, aber man kann sie trotzdem erkennen. Es ist sehr schwierig zu beschreiben. Haben sie Konturen wie der menschliche Körper? Sie sehen, man kann sie beschreiben und jeder weiß dann, wer es ist, aber sie sind... Du sagst immer, alle können das bestätigen und jeder weiß, ich kann es nicht bestätigen, ich weiß es nicht. Wer das kennt, also wer eine Nahtoderfahrung gehabt hat oder wer schon mal in Verbindung mit Toten kam, wer es wirklich kann. Haben Tote Gesichter? Ja, die sehen genauso aus. Also es ist so, wenn du jetzt sterben würdest. Mhm. Ja, es heißt, du würdest einen Verkehrsunfall haben. Mhm. Das will man ja nicht hoffen. Mhm. Aber und du würdest einen plötzlichen Tod erleiden. Ja. Dann geht das so, dass in diesem Moment dein Körper einen ganz kleinen Ruck macht. Du merkst das. Und du bist aus dem Körper draußen. Mhm. Da schon mal zur Antwort von den anderen, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Und es ist dann so, dass du hochsteigst, du siehst also unten alles, was passiert ist. Du siehst dein Auto, du siehst deinen Unfall, du siehst dich dort liegen. Und hast du so etwas schon mal erlebt? Ja, also... Ein Autounfall? Nein, aber ich habe schon einige Nahtoderfahrungen hinter mir durch Operationen, durch Unfall, durch Schwimmunfall und so weiter. Also ich fasse mal zusammen. Du hast einige Nahtoderlebnisse hinter dir, wo du gemerkt hast, dass deine Seele oder aus dem Körper rausgeht und ihn verlässt. Ja, es hat sogar einmal haben das die Ärzte mitbekommen im Krankenhaus und haben mich darauf angesprochen. Wie haben die das mitbekommen? Den Eintritt im Körper haben die mitbekommen. Und zwar war der sehr ereignisreich. Ich hatte damals eine sehr, sehr schwere Fehlgeburt und sollte operiert werden danach, diese Ausschabung bekommen. Und dann hatte, ich bin dann quasi, weil mir so elend ging, habe ich Gott gerufen, er möchte mich da holen, ich schaffe das nicht mehr. Ja. Und in diesem Moment, also es waren so Schmerzen, die kann man gar nicht beschreiben. Ich konnte auch nicht mehr atmen. Es ging irgendwas im Körper ab. Hm. Und in diesem Moment gab es einen ganz kleinen Ruck und ich war draußen aus dem Körper. Es war alles hell. Es ist also wunderschön warm, wenn sie rausgehen, also wenn du rausgehst. Hm. Und es ist ein Gefühl, das kann ich nicht beschreiben, ein Glücksgefühl, was ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt habe. Aber und du bist in diesem Moment läuft ja das Leben an einem ab, bei jedem, und der das schon mal mitgemacht hat, weiß, dass der wiederbelebt wurde. Es läuft das Leben ab, und als ich dann bei dem Leben meiner Tochter anbelangt bin, ich hatte damals ein Kind von 10 Jahren, und da sah ich die auf einmal vor meinem Grab stehen, aber nur von hinten das Grab bei mir, sie stand vorne. Hm. Und sie erzählte dann so mit mir, sie hatte eine Rücksprache, da möchte ich aber nicht drauf eingehen. Mhm. Und da ist etwas passiert, was ich in den anderen drei NATO-Erfahrungen oder vier, die ich hatte, nicht erlebt hatte. Das erste Mal habe ich erlebt, dass man auch, nachdem man draußen ist, aus dem Körper Schmerzen haben kann. Ich hatte Herzschmerzen bekommen, es tat alles weh. Was hat dich denn bewogen, wieder zurückzugehen in den Körper? Die Aussprache meiner Tochter, so. Und dass ich gemerkt habe, ich habe einen Fehler begangen. Und in diesem Moment ist mir das klar geworden. Ich war zum einen froh, weil ich sage, endlich darf ich wieder heim. Heim heißt in den Körper? Nein, heim heißt da, wo wir herkommen. Ach so. Und ich wusste, dort ist es sehr schön und ich wollte auch gehen. Und das hat dann auch so dann funktioniert, dass du wieder zurückgegangen bist? Als ich dann nachher fast oben an der Krankenhausdecke ankam und habe dann gemerkt, was dort unten los war, die Ärzte sind rumgelaufen und die haben dann den Chefarzt. Also man ist in der Tat oben in der Decke, schwebt man. Man schwebt auch. Das klingt ja so ein bisschen albern irgendwie, man ne? Man kann alles sehen und die haben dann auch den Chefarzt geholt und die habe gesehen, wie die auf einmal, wenn man wiederbelebt wird, hat dieses Schockgerät. Okay, dann bist du zurückgekommen. Jetzt muss ich dich was anderes fragen. Du sagst, dass du seit deiner Kindheit an hellsichtig bist. Ja. Du kannst Menschen in deren Zukunft schauen. Das auch. Also ich bin geboren als kleines Kind mit dem Wissen eines Erwachsenen und das ist sehr, sehr schwer. Lass mich mal ein paar konkrete Dinge fragen. Siehst du mich im Fernsehen? Ich habe ja das Fernsehen nicht, ich habe es ja jetzt drin. Ich bin ja hier im anderen Raum. Ja. Wenn du mich, du siehst mich ab und zu im Fernsehen oder hörst du mich ausschließlich im Radio? Ich höre jetzt nur hier, ich wusste gar nicht, dass es jetzt die Domina-Sendung gibt, Domian, ja. Sondern ich habe das von einer Nachbarin gesagt bekommen heute, die mir sagt, da gibt es ein Thema über jemanden, der heute im Fernsehen ist und das interessiert dich doch normal in dieser Zeit nicht. Dann möchte ich dich was fragen. Das heißt, du kennst mich gar nicht? Nein, ach so. Ah ja, aber du hast mich jetzt innerhalb der paar Minuten akustisch kennengelernt. Wahrscheinlich hast du irgendwelche Informationen bekommst du von meiner Person, gehe ich mal von aus. Allein wie ich rede, wie ich frage. Ich spüre nur, dass du sehr schmal bist. Sag etwas über mich. Ja. Sag etwas über meine Zukunft. Nee, das kann ich nicht. Also das kann ich jetzt so nicht. Das könnte ich vielleicht, wenn ich vor dir bin. Aber bei mir ist das jetzt etwas, das wird mit Wahrsagen immer verwechselt. Wenn man hellsichtig ist, genau wie ich mache das ja nicht vom Beruf, deswegen würde ich auch nie tun, denn ich habe viel zu große Achtung und Respekt vor dieser Sache. Was ist der Unterschied zwischen hellsichtig sein und Wahrsagen? Wahrsagen ist, das kann man erlernen, das lernt man in Schulen, dass sind Sachen, die man lernt, die Menschen kennenzulernen an der Mimik, an den Augen, also an der Bewegung, an der Fragestellung. Feine psychologische Beobachtung. Ja, das in Beobachtung. Und hellsichtig ist? Hellsichtig ist, wenn man wirklich in die Zukunft sehen kann, das, was noch passiert. Wenn man zurücksehen kann, wenn man in einen Körper guckt und weiß, was die Menschen für Erkrankungen haben. Du kannst im Moment über mich gar nichts sagen. Nein, ich weiß nur, dass du dass du schmal bist, das spüre ich und kannst du über mein Alter was sagen? Alter kann man schlecht einschätzen, aber ich schätze mal, du bist, weiß ich nicht, so um die 40, 40. Das wäre sehr schön. Weiß ich jetzt, 40, 50, ich kann schlecht... Ja, das ist schon, die gehen wir mal ein bisschen nach oben, dann stimmt okay, das schon. Okay, 50, ich kann schlecht Menschen schätzen, das ist ja auch unwichtig. Ich habe nur ein Gespür dafür und es ist so, wenn, ich habe das, wie gesagt, als Kind und ich konnte als Kind, das Erste, was ich konnte, das war den Leuten ansehen, an was sie denken, wenn die etwas sagen, ob das stimmt. Und ihre Gedanken lesen. Und das machte meine Mutter sehr, sehr große Sorgen und sie kam damit nie zurecht. Wie schade, dass du mich nie im Fernsehen siehst jetzt. Ich würde gerne mit dir Experimente machen. Nein, ich mache mich auf keine Experimente ein, weil so ist das nicht. Und das ist eben der große Fehler. Experimente klingt so despektierlich, so meine ich gar nicht. Beate, ich würde so gerne mal überzeugt werden, dass es sowas wirklich gibt. Und zwar an der eigenen Person würde ich überzeugt gerne werden. Nein, das ist ja so, das stellt man sich viel vor. Es ist so, dass man, also ich jedenfalls kann das so, ich habe das nicht von Berufswegen gelernt, sondern ich darf nur das sehen, was ich gezeigt kriege. Also ich darf nicht alles sehen. Hm. Wer zeigt dir das denn? Das ist Gott, das ist mein Schutzpatron, das sind die um mich herum sind. Hast du manchmal Angst vor deiner eigenen Gabe oder Fähigkeit? Also bei mir ist es so, Angst habe ich nur dann, ich hatte als Kind Angst, weil man als Kind den Tod voraussehen, den Tod konnte ich ja später voraussehen. Kannst du deinen eigenen Tod sehen? Den möchte ich gar nicht sehen. Was mit mir passiert, spürt man, wenn es soweit ist. Kannst du den Tod deiner Kinder, deines Kindes sehen? Ja, leider. Und da bin ich jetzt an einer Sache, aber die gehört nicht hierher. Mhm. Deswegen suche ich ja jemanden. Okay, also das habe ich jetzt so verstanden, dass du Leute suchst, die ähnliche Fähigkeiten haben wie du und du suchst einen Austausch. Ja, und es ist so, wenn man diese Fähigkeiten hat, dann kann man zum Beispiel, wenn jemand mit einem redet, dann kann man sehen, ob das stimmt. Und wenn man ihn genau ansieht, dann weiß man, was der vorhat. Mhm. Dann gibt es Situationen, dann sitzt man irgendwo im Park oder man ist im Café oder es ruft eine Bekannte an und dann sagt die zu mir, du sprichst von irgendwas und auf einmal kommen Bilder. Okay, ich glaube, das passiert dann auch. Ich glaube, dass die Leute, die so etwas haben, die haben das jetzt verstanden, was du meinst. Ich verspreche dir, Beate, die Kontakte herzustellen, falls sich bei uns jemand meldet. Okay. Danke dir vielmals für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute persönlich. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. So, und dann habe ich hier noch die Andrea. Und die Andrea ist 39. Guten Morgen, Andrea. Guten Morgen, Domian. Hallo, Andrea. Meine letzte Anruferin zum Thema Jenseits. Ja, schön. Warum hast du dich gemeldet? Ja, ich bin Ghost Hunterin. Was bist du? Ghost Hunterin. Ghost Hunterin, was ist das? Und ich untersuche solche Phänomene, genau. Also Ghost Hunterin heißt Geistersucherin oder was? Nein, wir suchen keine Geister. Was machst du genau? Ob es welche gibt, das ist ein Unterschied. Für wen machst du das? Ich habe ein Team mit ungefähr 11 Leuten. Ja. Und wir machen das aus eigenem Interesse heraus, als Hobby. Ach, das ist ja lustig. Und gibt's Geister? Gibt's Geister? Was für eine Frage. Wenn wir das wüssten, müssten wir es nicht mehr machen. Ja, wie lange macht ihr das schon? 2,5 Jahre. Welche Ergebnisse habt ihr denn bisher vorzuweisen? Also ich habe noch keinen Geist gesehen, wenn du das machst. Achso, na gut, das ist ja auch schon mal eine Aussage. Nach 2,5 Jahren noch kein Geist? Nein, ich habe noch keinen wirklich gesehen. Nein, es gab zwar schon die eine oder andere Begebenheit, je nachdem, wo man war, aber ich habe noch keinen gesehen. Aber was für ein kurioses Hobby. Man ist auf der Suche nach Geistern. Warum macht ihr sowas? Ja, ich denke mal, jeder von uns hat so seine ganz kleinen Erlebnisse vielleicht schon gehabt und sucht einfach Antworten. Ja. Und, ja. Ja, ist halt nicht ganz überzeugt, dass es etwas gibt, aber wir denken halt, es könnte etwas geben und wenn ja, wollen wir gerne wissen, wie und in welcher Form. Wie sucht ihr da, wie forscht ihr denn? Also wir gehen da eigentlich mehr technisch und wissenschaftlich vor, ja. Also wir haben verschiedene Messgeräte, Videokameras und wir legen uns quasi auf die Lauer, ja, kann man so sagen. Und die ganze Nacht an irgendwelchen diversen Spukorten oder angeblichen Spukorten und schauen einfach nach, was da passiert. So wie im Hollywood-Film. Aber bisher noch nichts rausgekriegt. Nein, nichts, was uns jetzt vom Stuhl gehauen hätte. Was glaubst du denn? Ich hatte ja gerade am Anfang, das war, glaube ich, Jürgen, der uns die Tonbandstimmen vorgespielt hat. Was hältst du davon? Das sind diese sogenannten EVPs, also die Electro Voice Phenomenon. Ja. Nennt man die, ja. Also die, wo er eingespielt hat, halte ich also nicht für sehr glaubwürdig, ehrlich gesagt. Ja, die gibt es, aber da gibt es auch natürlich viele, viele Erklärungen für. Das können Funk sein, das können Radiowellen sein, etc. Also da ist man sich eigentlich nie ganz sicher, was es denn nun wirklich ist. Glaubst du denn, dass man zum Jenseits Kontakt aufnehmen kann? Also, dass man mit Toten kommunizieren kann? Ja, ich war also auch mal bei einem Medium und da ich ja schon ein bisschen skeptisch eingestellt bin, habe ich da wirklich mal richtig zugehört und mich wirklich mal so damit befasst und ich habe festgestellt, dass die auch viele Suggestivfragen stellen. Ja, natürlich, ja. Wahrscheinlich eine ganze Menge. Genau, also es sind einfach viele Fragen, die eigentlich schon die Antwort auf die nächste Frage liefern quasi. Also es gab keine Aussage, die dich vom Stuhl gehauen hat? Nein, nicht wirklich. Weil Tanja, also, unser erster... Was sie ausgesagt hat für die verschiedenen Leute, das hätte ich auch sagen können, ja. Also, verstehe. Also bei Tanja, bei der ersten Anruferin, gab es ja so Aussagen. Die hat... Sie ja völlig beeindruckt. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es definitiv nicht gibt. Es gibt vielleicht schon einige, die es können. Ich möchte mich da wirklich nicht reinversetzen, ja, weil man kann mit denen ihren Augen und mit dem ihren... Wie lange wollt ihr noch suchen? Ach, wir suchen noch eine ganze Weile bestimmt. Weil der Zulauf nimmt immer mehr zu. Ne? Also wir haben immer mehr Anfragen, immer mehr Hilfe. Sehr kurios, finde ich sehr kurios. Also wenn ihr was gefunden habt, bitte sofort melden bei uns. Wir sind alle sehr interessiert, dann müsst ihr uns das erzählen. Gut. Abgemacht. Ansonsten könnt ihr schauen unter tpf.baden.de und dann klappt das schon. Okay, alles klar. Dankeschön. Gut, tschüss, Andrea. Ciao. In der Technik, Malte E-Mails. Und morgen sind wir wieder da mit einer normalen, offenen Sendung. Eine Radio als Live, eine über der Fernsehen. Macht's gut. Bis dahin.